Yeah, check out this. Es ist der Film Ries. Es ist der Freezy Trap. Ich komm heim mit am Rausch, ich frag mich, was ist passiert? Scheißegal, ich leg mich hin und wart, bis mittags wird. Zwei Stunden sind vergangen und ich mach die Augen auf. Mit Radfieber hier war das schon wieder ein Rausch. Langsam krei ich aus dem Bett und bin zwei Liter Wasser. Schon rufen mich die Freunde und fragen, hey, was machen wir? Ich sag, lass mich nur 5 Minuten sperren, dann komm ich raus. Ich erzähl von meinem Schelbe, sie fangen auch ins Loch. Vertragst du nix? Das komm, halt gehen wir's erst so richtig. Ja, ich denk mir ja von mir aus, das hört sich witzig an. Überleg ich mal, was gestern eigentlich so war. Filmriss, so es war jetzt schon vor ein paar Jahren. Ich schau mal bei meinem Handy die Kontakte an. Da ist ein Moni, ist ein Melli, ist ein Magdi da. Was soll ich denn das? Kann man das wer erklären? Dass du einen Filmriss hast, brauchst dich nicht beschweren. Filmriss, so es war schon vor ein paar Jahren. Filmriss, ich weiß es nimmer, ist das wirklich wahr? Filmriss, Alter, bitte hin, kommt du was? Filmriss, das ist auch so, was man keine Ruhe lässt. Filmriss, so es war schon vor ein paar Jahren. Filmriss, ich weiß es nimmer, ist das wirklich wahr? Filmriss, Alter, bitte hin, kommt du was? Filmriss, das ist auch so, was man keine Ruhe lässt. Mit lauter Tradi war, weil wir die Ware stopfe Friesen hinein. Dass ich nix von gestern weiß, na das geht mir nicht ein. Na ja, scheiß Alb in der Partymaker. Hey, dieser Fest doch für mich startet später, weil ich vorher nur zu ein paar Freund geh. Und wir trinken nicht nur Cola, Fanta, Eistee. Na, die gurigsten Mischungen haben wir da. Ich bring den Deckel nicht auf, was dann haben wir da? Ich sauf meines erst bei Hüsen und dann die Cola rums. Ich fühl mich wie auf Ekstase, wie ein wohler Pumps. Ich fang an zu stänkern und das ohne Grund. Und schon hab ich eine gekriegt, das ist ungesund. Deshalb tanze, tanze, tanze. In meinem Schädel geht's rund, dann bin ich ganz hin. Es ist schon halb 7 ne, und das nicht am Morgen. 14 Stunden später wach ich auf, was war gestern Abend? Filmriss, so es war jetzt schon vor ein paar Jahren. Filmriss, ich weiß es nimmer, ist das wirklich wahr? Filmriss, Alter, bitte hin, komm du was? Filmriss, das ist auch so, was war keine Ruhe los? Filmriss, so es war jetzt schon vor ein paar Jahren. Filmriss, ich weiß es nimmer, ist das wirklich wahr? Filmriss, Alter, bitte hin, komm du was? Filmriss, das ist auch so, was war keine Ruhe los? Filmriss, so es war jetzt schon vor ein paar Jahren. Filmriss, ich weiß es nimmer, ist das wirklich wahr? Filmriss, Alter, bitte hin, komm du was? Filmriss, das ist das doch, was war keine Ruhe los? Filmriss, so es war jetzt schon vor ein paar Jahren. Filmriss, ich weiß es nimmer, ist das wirklich wahr? Filmriss, Alter, bitte hin, komm du was?